Genau, wir haben 5 nach. Ich würde sagen, wir fangen an. Oder vermisst noch jemand? Irgendjemand, jemanden? Weiß jemand, ob dort noch jemand kommt? Nee. Okay. Also, willkommen zum Workshop Sinti in der DDR von Katharina Linsky. Lenski. Entschuldigung. Fängt schon mal gut an. Genau. Unser heutiges Tagesthema auf der Kantine ist Antifaschismus und Ideologien der Ungleichwertigkeit in der DDR. Und wir haben da jetzt nicht so eine gewagte Grundthese, aber die These ist eben, dass es einen Widerspruch zwischen dem Selbstverständnis der DDR gab, nämlich als antifaschistischer und emanzipatorischer Staat, und den real existierenden Ungleichheiten und Ausschlussmechanismen. Wir haben heute früh jetzt schon den Vortrag von Christoph Glasen gehört, und in dem hat er ganz gut die Widersprüchlichkeit des Antifaschismus in der DDR dargelegt. Im Workshop wollen wir jetzt ein bisschen konkreter werden und die Geschichte und soziale Lage von Sinti und Roma in der DDR thematisieren. Genau, du wirst dabei vor allem auf den abwertenden Diskurs der Asozialität in der DDR eingehen, von dem eben vor allem Sinti und Roma betroffen waren. Und das machen wir dann auch im Workshop-Setting über Quellen von Überlebenden. Genau, also kurz zu dir. Du bist promovierte Historikerin und Soziologin und hast noch Erziehungswissenschaften studiert. Katharina Lenski habilitiert gerade über den Diskurs der Asozialität im 19. und 20. Jahrhundert und hat zur Geschichte der DDR intensiv geforscht auch und war auch Teil der DDR-Opposition in Berlin. Genau, und dann zum Schluss habe ich noch ein paar Büchertipps. Auf dem Büchertisch findet ihr eine Publikation, die heißt Zwischen Utopie und Resignation, vom Bleiben und Gehen. Und da geht es um die Jugendkultur in der DDR in den 80er Jahren. Genau. Und außerdem ging deine Diss über geheime Kommunikationsräume Stasi an der Uni Jena. Stadtsicherheit an der Uni. Ja, genau. Und außerdem hast du noch zahlreiche Publikationen zur Jugendkultur, Asozialität und Sinti in der DDR publiziert. Da wirst du, glaube ich, gleich noch einen Link zeigen, wenn es richtig ist. Ja. Genau, dann würde ich jetzt ab. Also, auch wenn uns jetzt gerade die Mittagsmüdigkeit erwischt hat, freue ich mich sehr, dass so viele gekommen sind zu einem Thema, was eigentlich ein Aufreger ist. Ich glaube, viele von euch, ich sage jetzt einfach mal ihr, weil ich glaube, das ist einfacher, wir können das auch so beibehalten, jetzt im Workshop. Ja, es ist ein Aufregerthema und ich sehe in den Medien, dass das Wort Asozialität in sehr unterschiedlichen Kontexten verwendet wird. Und da, weil wir uns aber darüber verständigen müssen, worüber wir heute eigentlich reden wollen, möchte ich euch gleich mal in Kleingruppen schicken. Hier vorne seht ihr Schreibmaterial. Also 5 bis 7 Personen pro Gruppe. Mischt euch zusammen, wie ihr wollt. Ich gebe euch eine Viertelstunde und dann schreibt ihr mal auf, was ihr mit Asozialität assoziiert. Und danach treffen wir uns hier wieder. Bis gleich. Okay. Wir fassen das nachher nochmal zusammen, ja. Ich gucke mir das nachher nochmal in Ruhe an und gehe nachher nochmal drauf ein. Aber jetzt bekommt ihr erstmal den versprochenen Input zur Asozialität in der Langzeitperspektive. Ich gehe vorher aber nochmal kurz darauf ein, wie ich zu dem Thema eigentlich gelangt bin. Ihr seht hier, was seht ihr? Auf dem Bild 1989 im Herbst in der Universität Jena. Es ist ein Foto von Schränken, von Aktenschränken und Regalen, wo ein paar Dokumente dageblieben sind. Aber vieles ist ausgeräumt. Es sieht sehr durcheinander aus. Aber das ist auch die Situation, mit der wir uns als Historikerinnen beschäftigen. Wenn wir uns nämlich mit Schicksalen, die nicht thematisiert worden sind, die kaum überliefert sind, beschäftigen, dann haben wir meist nur Überlieferungen aus der Bürokratie, also aus der Staatsbürokratie, und wenig Überlieferungen von den Menschen, um die es geht. Und das ist ein ganz großes Problem. Das habe ich festgestellt, als ich das Thüringer Archiv für Zeitgeschichte mit aufgebaut habe. Das war seit 1991 ein unabhängiges Archiv zur Dissidenz in der DDR. Und das habe ich festgestellt, wenn ich an meine eigene Geschichte gedacht habe, wenn ich mit Personen zu tun hatte, für die ich Gutachten geschrieben habe im Rahmen von Rehabilitierungsverfahren, aber auch dann später, als ich selbst rehabilitiert war, als ich dann meine historische Arbeit professionalisiert habe. Also, 4 Punkte. Ich sage noch mal kurz was zum Projekt, dann zu dem Begriff als solchem in der Langzeitperspektive seit dem 19. Jahrhundert bis heute. Dann ein Punkt, den ihr jetzt alle schon drin hattet, ist die Frage der Arbeit. Arbeit ist ein ganz wichtiges Merkmal, was hier im Zusammenhang mit der Asozialität verwendet wird. Und zum Schluss komme ich zum Beispiel der Familien Hoff und Strauß. Vorgeschichte des Projekts habe ich schon kurz gesagt. Dazwischen sind jetzt noch ein paar andere Sachen, ein paar andere Bücher erschienen. Ich habe einige hier auf der PowerPoint gebannt. Die Frage nach der Jugendkultur in der DDR ist eigentlich entstanden, damit wir uns nicht nur mit Stadtsicherheit beschäftigen, sondern auch mit der Alltagskultur. Haben damals eigentlich schon vorweggenommen, was Alf Lüdtke in der Alltagsgeschichte eingefordert hat. Das waren ziemlich wichtige Projekte. Ich bin jetzt noch weiter dabei, immer wieder auch Gutachten zu schreiben oder auch wissenschaftlich zu publizieren, also im Zusammenhang mit Erziehung, Asozialität. Die Frage ist aber entstanden, wie kann man die Frage nach der Asozialität fassen? Was ich nicht geahnt habe, war, als ich meine Dissertation zur Stadtsicherheit an der Universität geschrieben habe, dass sich in der Wissensgeschichte der Universität unheimlich viele Promotionen, Abschlussarbeiten, zum Teil auch Habilitationen zur Frage der Asozialität finden, und zwar aus rechtsgeschichtlicher, aber auch aus erziehungsgeschichtlicher Perspektive. Das hat mich sehr irritiert, und deshalb habe ich dann nach meiner Promotion angefangen, tiefer in das Problem reinzugehen. Irritiert war ich aber auch durch ZeitzeugInnen-Aussagen, die ich nicht zuordnen konnte. Wie zum Beispiel begegnete mir Anfang der 90er Jahre ein Mensch, der in einem soziokulturellen Zentrum arbeitete und sage und schreibe 15 Jahre in der DDR im Gefängnis gewesen war, wegen Asozialität. Der Grund war gewesen, dass er einfach Hausmann sein wollte. Und er ist als Rückfälliger immer wieder und immer schneller in diesen Kreis, Foucault würde sagen, der Bandstrahl der Macht geraten, und hat bis 1989 im Gefängnis gesessen. Und das häufigste Argument, was mir begegnet ist und was ich auch am Anfang hatte, war, ja, da wird schon irgendwas gewesen sein. Selbst wir in der Opposition haben uns sehr abgegrenzt. Wir wollten selbst nicht als Asoziale gelabelt werden. Aber wie schnell man dahin kommen konnte, das war selbst mir nicht bewusst. Ich war aber auch relativ jung. Ich war erst 24, als 89 gewesen ist. Ja, in den vergangenen Jahren habe ich mehrere Workshops, Projekte gemacht, also mich mit Theorien, mit dem Stigma selber, mit der Wissensgeschichte beschäftigt, auch mit den kommunikativen Räumen. Und zurzeit existiert ein Netzwerk von Personen, die sich wissenschaftlich mit dem Problem beschäftigen. Wir treffen uns immer wieder, immer häufiger mittlerweile. Und ich möchte euch jetzt schon darauf hinweisen, dass im Herbst, im Oktober in Berlin die Ausstellung zur Asozialität im Nationalsozialismus eröffnet wird. Es ist gerade ein Fokus auf Nationalsozialismus, aber das Problem entsteht nicht erst mit dem Nationalsozialismus, obwohl es einen Peak gibt. Ich habe jetzt mal im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache zwischen 1800 und 1990 geguckt, wann tritt eigentlich das Wort asozial, Asozialität, Asoziale auf? Und wir sehen bei den roten Kurven, dass natürlich Zigeuner viel öfter thematisiert werden. Und das ist schon interessant, welche Peaks es gibt. Na? Nämlich in der Pauperismuskrise des 19. Jahrhunderts, beziehungsweise in den Jahren so 1880 bis 1885, bevor die große Auswanderungswelle ihren Peak erreicht hat. Ja? Man kann gar nicht die Zahlen sehen, kannst du vielleicht einmal sagen. Also es geht von 1800, hier ist 1850, 1880, dann haben wir hier 1940 einen Peak für die Asozialität. Ja, das ist ja interessant. Und danach erreicht es nochmal 1945 einen Höhepunkt, beziehungsweise dann am Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Das ist nämlich die Zeit, in der das Strafgesetzbuch der DDR verändert wird. Da wird der Paragraph 249. Nee, sorry, nie unterbrechen, aber was verläuft dort sozusagen? Sind das Nennungen im Text oder wo? Genau, das ist der Kernkorpus des digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache. Und da geht es hauptsächlich um Zeitungen, die sind hier auch mit drin, beziehungsweise in klassischen Schriften, die schon digitalisiert sind. Okay. Also das ist nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, weil es gibt Verzerrungen. Aber so in den groben Verläufen kann man das nachvollziehen. Ja? Das Interessante ist, dass Mitte der 80er Jahre die Nennung der sogenannten Zigeuner auch wieder einen großen Peak erreicht. Und daran sieht man, dass die Problematik der Verfolgung der Sinti und Roma nicht wirklich gelungen ist, nicht aufgearbeitet ist. Ja? Das war die Krise des, dass im Prinzip die Personen, die an ihren Landherren gebunden waren, durch die Bauernbefreiung sogenannte freie Arbeiter geworden sind. Es gab aber noch keine Infrastruktur. Die Industrialisierung hatte ja in Deutschland noch nicht so wirklich eingesetzt. Das heißt, die alten Ressourcen sind weggefallen, die neuen waren noch nicht da und die Menschen mussten sich auf Wanderschaft begeben. Und die Personen, die kein Zuhause hatten, die nicht über Ressourcen verfügen konnten, beziehungsweise die nicht ausgebildet gewesen sind, also die in sehr großer Armut gelebt haben, die wurden als Zigeuner bezeichnet. Hinzu kamen in dieser Zeit extreme Hungerkrisen, beziehungsweise auch Krankheitskrisen, also einmal kurz nach den Napoleonischen Kriegen, aber auch danach. Das hat sich dann erst in den 1850er Jahren beruhigt, dann, weil da schon die erste Auswanderungswelle aus Deutschland gewesen ist. Ja? Also ich kann das hier nur kurz andeuten, aber bekommt ihr mal so ein kleines Bild, was eigentlich gewesen ist in dieser Zeit. Ich habe das Ganze nicht ausgeweitet bis in die 2000er Jahre, aber da würde man auch noch mal fündig werden. Ja? Da könnten wir dann noch weiterreden. Ich habe verschiedene Thesen und diese Thesen, ihr seid wirklich schlau, sind zum Teil auch jetzt schon gekommen bei euren Assoziationen. Nämlich, dass es immer auch eine situative Funktion der Asozialität gibt, die angepasst ist an die jeweiligen Verhältnisse. Was als Problem zu sehen ist, dass je mehr sich die Gesellschaften im 19. und 20. Jahrhundert an sogenannter Arbeit orientieren, umso enger werden auch Arbeit und Asozialität verbunden. Und das wiederum repräsentiert sich dann in der Institutionenordnung, die aber nur scheinbar auf abweichendes Verhalten reagiert, denn sie wird mit bürokratisch politisierenden Praktiken durchgesetzt. Und das ist das, was wir heute auch in der Diskussion erleben. Denn wenn Herr Lindner von Asozialen spricht, was thematisiert er dann eigentlich? Thematisiert er, dass die Menschen, die unter zu wenig Ressourcen leiden, dass denen geholfen wird? Thematisiert er irgendeine Form von Integration? Oder ist das nur die abwertende Sprache, die etwas anderes verdeckt, nämlich eine Lobbyarbeit für diejenigen, die viel haben? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr zugespitzt, aber das ist zumindest eine Position, über die man nachdenken könnte. Asozialität findet sich bereits um 1800. Aber zu dieser Zeit ist die Zuschreibung noch positiv, selbst bei Schiller. Denn der Asoziale ist der, der für sich ist, der seine eigene Sache macht und sich nicht zu sehr in den Strom dessen reinbegibt, was andere tun. Das ist nicht erforscht, das Problem. 1854 schreibt ein Autor in der Gartenlaube, das war eine, ich glaube, die am meisten gelesene Zeitschrift der damaligen Zeit, die ist auch zum Teil online abzurufen. Dort steht: den noch nicht ganz verderbten, noch arbeitslustigen, bettelnden Armen. Also noch nicht ganz verdorben, Moral, arbeitslustig, also Arbeit, was auch immer, bettelnden Armen. Also ein Armer, der würdig ist zu betteln, suchte man solchen zu verschaffen, also Unterhalt, meist in öffentlichen Anstalten, wo auf Staatskosten allerlei Gewerbe betrieben wurden, die Arbeitsscheuen und Faulen, also unterschiedwürdige, unwürdige Arme, sperrte man in Zwangsarbeitshäuser. Damit wird legitimiert, dass Menschen weggesperrt werden, dass sie nicht ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend leben können, dass sie zu Bullshit-Jobs gezwungen werden. Also 1854 sehen wir das. Wir gehen nochmal hier zurück. Es geht in dem Diskurs um Vagabunden und Arbeitsscheue. Das Wort asozial kommt dann später noch eins drauf. Ja? Es gibt dann mehrere Phasen der Verwissenschaftlichung der sozialen Probleme. Das hat ein Historiker, der da sehr ausgewiesen ist in diesem Bereich, Lutz Raphael, dargestellt, nämlich dass Abweichungen nun begutachtet werden. Also mit dem Verlauf des 19. Jahrhunderts, besonders seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, werden soziale Pathologien erkannt, beziehungsweise versucht man präventiv vorzugehen und auch prophylaktisch tätig zu sein angesichts des großen Elends, der Massenarmut. Es werden Enquete und Statistiken, Faktensammlungen gemacht. Max Weber ist ein gutes Beispiel, der in Schlesien eine Untersuchung gemacht hat, beauftragt vom preußischen Innenministerium war das, und da doch sehr staatsnahe Thesen geliefert hat. Das war auch vor kurzem in einer wissenschaftlichen Diskussion. Und 1872 ist wichtig, weil in dieser Zeit sich viele Gruppenvereine, aber auch ein ganz wichtiger Verein, nämlich der Verein für Sozialpolitik, gebildet hat. Diese erste Phase, die geht bis ungefähr 1890, und dann ab 1890 bis zum Ersten Weltkrieg werden Menschen, die am Rande stehen oder in Ausnahmesituationen sind, intensiv beforscht. Und das sind gar nicht so schlechte Forschungen, aber es gibt auch eine Strömung in diesen Publikationen, die da zu finden sind, die Ordnung und Auslese thematisieren. Also dieses Ordnungsargument, was verbunden wird mit Bürokratie, wird immer stärker. Man hat gesagt, dass es zu dieser Zeit noch ein Bündnis von Arbeiterbewegung und angewandter Sozialforschung gegeben hat, was sich dann aber später, also spätestens seit dem Ersten Weltkrieg, ändert, weil dieses Bündnis sich auflöst. Nämlich... Kann ich eine Verständnisfrage ganz kurz stellen? Also zu zweite Phase Teil 1, da hattest du irgendwie gesagt, es gab ganz gute Forschung und dann aber, genau, Ordnung und Auslese. Also den Punkt habe ich, der ist irgendwie nicht so, den habe ich nicht so richtig verstanden, worum es dabei geht. Kannst du es nochmal? Ja, also das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Also die Ordnung wird damit verbunden, dass es würdige und unwürdige Arme gibt. Man möchte eine abstrakt konstruierte Ordnung schaffen, die aber nicht den Bedürfnissen der Menschen angepasst ist. Weil es sind unheimlich viele Menschen auf der Straße. Es gibt unheimlich viel Binnenmigration in Deutschland, aber auch Auswanderung nach Amerika hauptsächlich, aber auch in andere Länder. Und die Probleme, die Menschen haben, die nicht gehört werden, die kommen nur zum Teil bei diesen Vereinen, wie zum Beispiel dem Verein für Sozialpolitik an. Ja, also weil die haben auch ihre eigene Blase, ihre eigene Kommunikationsblase, so wie wir das heute sagen würden, und verschließen die Augen vor dem Elend, so wie viele heute auch die Augen vor dem Elend der Menschen in den, an den Grenzen Europas verschließen. Ja? Aber das sind Probleme, die gesehen werden müssen. Die können nicht einfach unsichtbar gemacht werden. Und hier ist es genauso. Eine Lösung, die mit dem Ersten Weltkrieg gefunden wird und ihren Höhepunkt im Nationalsozialismus erreicht, ist dieses autoritär-obrigkeitsstaatliche Denken, was eben auch davon ausgeht, dass man Ordnung schafft, dadurch, dass die Menschen, die angeblich nicht dazu passen oder NormabweichlerInnen sind, dass die in Konzentrationslager verbracht werden, beziehungsweise in andere geschlossene Einrichtungen. Also das ist das, was vorhin auch, was ihr schon thematisiert habt, nämlich, dass ein Problem, was eigentlich ein strukturelles Problem ist, personifiziert wird. Ja? Das hat Detlef Peukert, der große Historiker, als Vorgehen gegen Menschen der Unordnung genannt. So, nun kommt aber im Nationalsozialismus noch eine nächste Verknüpfung dazu, weil angebliche Leistung und angebliche Integration mit rassischen bzw. überhaupt ethnischen Zugehörigkeiten verknüpft werden. Und die entscheiden dann über die Lebenswürdigkeit. Und das ist dieses mörderische Programm, was sich im Nationalsozialismus auftut. Ja, Luz Raphael ist dann sehr darüber hinweggegangen, über die dritte Phase 1945 bis 1975. Das ist aber auch ein Problem, was ich darin sehe, dass die Wissenschaft hier nicht wissenschaftskritisch genug ist, beziehungsweise die Geschichte nicht wissenschaftskritisch genug ist, weil ich den Eindruck habe, dass wir immer noch im alten Historismus feststecken, vielerorts. Und dieser Historismus, und da bin ich bei Christoph Klaassen von heute Morgen, sagt, dass eine bestimmte Utopie mit einer historischen Beschreibung verbunden wird. Und dass man da nicht sieht, was man nicht sehen möchte. Hinzu kommt das Problem, ich habe euch das Bild gezeigt von dem ausgeräumten Büro, dass die Quellenlage sehr, sehr problematisch ist. Seit ca. 1975, aber da spricht Luz Raphael hauptsächlich für die Bundesrepublik, setzen sich therapeutische Interventionsmodelle für Menschen durch, die Probleme haben, sich in der Gesellschaft anzupassen oder wie auch immer mitzugehen. Für diese Phase sieht man in der DDR was anderes, nämlich mit 1968 die Einführung des asozialen Paragraphen, der bis 1979 extrem verschärft wird, nämlich mit Aufenthaltsbeschränkungen, mit Beschränkungen, eine bestimmte Arbeit, also selbstbestimmte Arbeit zu machen oder sich selbst eine Arbeit zu suchen, beziehungsweise bestimmte Lebensweisen zu leben, die nicht ins Bild passen. Die fünfte Phase, das wäre mir so eine Phase, eine These, ist, dass es da doch auch einen sehr konservativen Rollback gibt. Aber es gibt natürlich auch, wenn ich jetzt die Transformation der Jugendinstitutionen, der Erziehungsinstitutionen und so weiter angucke, nach 1989 auch in der DDR Änderungen, die hilfreicher werden. Aber das autoritäre Denken ist natürlich da. Das sehen wir ja heute in der Politik. Ne? Wo das angelegt ist, das wäre noch mal ein extra Vortrag. Ich gehe bis zu diesem Punkt noch mal zurück zur NS-Geschichte. Ganz ja. kurz noch mal eine Nachfrage. Weil gerade diese Pauperismuskrise, gibt es da irgendwie von Marx irgendwie beispielsweise oder Engels nennenswerte Äußerungen, dass da auch das Stigmatisierende mit zur Kenntnis genommen wird oder war das deren Thema? Ja, Marx nicht, also, weil Marx hat sich ja sehr abfällig über das sogenannte Lumpenproletariat geäußert. Das ist ja das Problem. Also das habe ich nie falsch gelesen, da ist einfach auch nichts da. Es gibt Literatur, die aber kaum wahrgenommen wird. Also es gibt zum Beispiel die Kulturgeschichte von Karl Lamprecht, der ist aber als Positivist angegriffen worden. So, und er geht auch nicht wirklich drauf ein. Es gibt dann noch so volkstümelnde Beschreibungen, die aber das Problem der Heimatlosen weniger angucken. Was eben sehr interessant ist, ist in dem Zusammenhang die Entstehung der Soziologie, die sich diesem Problem widmet. Ja. Also Publikationen der Soziologie sind in dem Zusammenhang wichtig. Ja. Wie zum Beispiel, es gibt so einen Klassiker, da geht es um die Arbeitslosen von Marienthal, von Nazarsfeld. Also das ist so ein Projekt, was da sehr als Klassiker gesehen werden kann. Ne? Ich gehe jetzt aber nochmal zum Nationalsozialismus zurück, weil da ein ganz wichtiger Begriff die sogenannte Volksgemeinschaft ist. Da hat Michael Wild ja ein wichtiges Buch rausgebracht dazu, der Berliner Historiker. Und ich habe hier dieses Bild nochmal rausgesucht, weil hier im Prinzip alles, was so ausgeschlossen wird, vorgestellt wird auf diesem Plakat. Das ist ein Plakat der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, da steht rechts oben Volksgemeinschaft und dann wird propagiert, was man alles macht, ne? Zum Beispiel Volksgesundheit, Kinderschutz, Bettelbekämpfung und Wandererfürsorge. Fürsorge ist das aber nicht mehr im Nationalsozialismus, sondern kurz nachdem die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kommen, gibt es fast keine Herbergen zur Heimat bzw. Wandererfürsorgestellen mehr, weil die Personen, die unterwegs sein könnten, entweder keine Wandergewerbescheine mehr bekommen, weil ihnen der Aufenthalt verwehrt wird, weil sie anderweitig blockiert werden. Richtig schlimm wird es dann mit der sogenannten Bettlerrazzia bzw. mit der Aktion Arbeitsscheu Reich. Das sind zwei Aktionen, die 1938 ablaufen, erst von der Geheimstaatspolizei, dann von der Kriminalpolizei durchgeführt und unheimlich viele Menschen, hauptsächlich Männer, landen da in den KZs. Wer darunter sehr leidet, sind die Sinti und Roma, die als asoziale Rasse gelabelt werden. Sie fallen auch noch unter das Diktum, dass sie diebisch und überhaupt faul sind. Ja, ich glaube, es gibt noch Fragen. Ne? Ich hätte noch mal eine Frage zu dem, was Sie eben, oder was du eben zwischen 45 und 75, wo du meinst, dass Raphael hat da so sehr wenig zu gesagt und es liegt irgendwie aber auch an der Geschichtswissenschaft, das habe ich nicht so richtig verstanden. Ja, das war zu kurz. Was in diesem Zeitraum für eine Rolle gespielt hat und so, also vielleicht, genau. Also bis 1945 wurde alles, was aus der Wissenschaft kam, so relativ unwidersprochen hingenommen. Und dieser Begriff der Entzauberung, der kommt ja eigentlich von Max Weber, ne, der das für Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert konstatiert hat. Aber hier geht es um eine Wissenschaft, die die den Nazis gefolgt ist, die zugeguckt hat, wie ihre Kolleginnen und Kollegen ins Exil oder in den Tod getrieben worden sind und vielleicht auch noch davon profitiert hat, weil dann nämlich diejenigen, die nicht ganz so nicht ganz so arriviert gewesen sind, nachrücken konnten. Und das hat zu einer wissenschaftskritischeren Einstellung geführt. Aber Wissenschaftskritik hat immer auch was mit einer Lebensweise zu tun und mit einer Glaubwürdigkeit, wo man eben fragen muss, hat das wirklich stattgefunden oder eher nicht? Und ich habe in meiner Dissertation festgestellt, dass das nicht wirklich stattgefunden hat, sondern dass es eigentlich alter Wein in neuen Schläuchen war. Oder umgekehrt. Ja? Eher umgekehrt. Ja. Das war jetzt viel Input. Wollen wir mal eine Pause machen? Ja. Ja, ich gebe euch erstmal die Quellen und dann würde ich sagen, so eine Viertelstunde Pause, halbe Stunde Quellenarbeit, ist das okay? Stimmungen und Gesetzen. Das war, dass es in der Bundesrepublik im Sprachlexikon von 1957 heißt, dass man sogenannte Arbeitsscheue, Hochstapler, Stadtbummler, Krankheitssimulanten, alles abwertende Begriffe, die schon was voraussetzen, ja? Was man nicht tut oder was man tut. Gewisse Trinker- und Spielertypen, Fürsorgeschmarotzer, also das kennen wir, das Wort von heute, das zieht sich bis heute durch. Dirnen und Zuhälter, also da sind die Geschlechterstereotype auch noch mit drin, weil viele als Scheinprostituierte verfemt wurden, die nichts mit Prostitution zu tun hatten, aber natürlich auch die, die damit ihr Geld verdient haben. Dann die säumigen Nährpflichtigen. So, und dann zum Schluss kommt nochmal der Posaunensatz. 1957, also 12 Jahre nach 1945, ihnen allen ist gemeinsam die mangelhafte oder fehlende Bindung an Heimat, Familie und Beruf. Wir haben vorhin über das Vagabundenproblem gesprochen, da fließt das wieder mit ein. Und nicht anders sieht es aber aus der DDR, in der DDR aus. Im Strafgesetzbuch von 1968, in Paragraph 1, wo wiederum Arbeitsscheu, Prostitution und unlautere Mittel des Unterhalts thematisiert werden. Bloß hier wird das in eine Rechtsform gegossen, in der Bundesrepublik nicht. Dort kommen zum Glück die 68er, die Kritik an der Psychiatrie, am Gefängnis und so weiter, an diesen Ausgrenzungsmechanismen üben. Doch hier wird das Ganze in Gesetze gegossen und dazu auch noch neben der Haft wird dann auch noch Arbeitserziehung, Aufenthaltsbeschränkung und Kontroll- oder Erziehungsaufsicht mit als Möglichkeit einbezogen, was dann aber zur Regel geworden ist. Deshalb hatte ich die letzte Quelle noch mit ausgegeben von 1990. Dort sind nämlich genau diese Bestimmungen drin. Ja? Ich habe eine kurze Frage. War es nicht in der BRD auch so? Also nicht unbedingt, dass es irgendwie bestraft wurde, aber war es nicht in der BRD auch so, dass es in den 60ern so eine Art Sesshaftigkeitsparagraf gibt? Also dass die Leute sesshaft werden mussten, also dass sie sich irgendwo melden mussten? Also das ist ja... Zur Anerkennung. Genau. Nee, ich meinte, dass die irgendwo wohnen. Also dann... Ja. Ja, aber das ja. Widerspricht sich... Also da gab es dann keine Strafen, wenn die es nicht gemacht haben oder Naja, das Arbeitshaus ist ja auch erst relativ spät abgeschafft worden in der Bundesrepublik. Ne? Und also das hängt damit zusammen. Aber in den, mit den 68ern kommt da ein Cut rein. Ja, also eine sehr dynamische, also verhältnismäßig dynamische Diskussion, während in der DDR diese Aufarbeitung ausbleibt. Durch diese Glocke des verordneten Antifaschismus. Die DDR stand damit aber nicht allein, denn Gesetze gegen Asozialität gab es auch im übrigen Ostblock. Also, das zieht sich durch von Rumänien über Sowjetunion und GSSR bis hin zu Ungarn, Bulgarien. Ja? Also es beginnt eigentlich mit der Verordnung über die Aufenthaltsbeschränkung 1961 in der DDR. Und das wird dann zu einem Instrument ausgefeilt, was gegen jedwede abweichende Lebensweise in Stellung gebracht wird. Ich habe versucht, mit Kolleginnen und Kollegen aus diesen Ländern Kontakt aufzunehmen. Und die waren immer sehr erstaunt, dass sich jemand um dieses Thema kümmert. Es ist also noch viel zu tun. Ja, nochmal zur Volksgemeinschaft. Die Mindestanforderungen des Zusammenlebens, sind es die im Sprachlexikon noch drinstehen, also für die Bundesrepublik. Und 1998 steht in Meyers Taschenlexikon, dass asozial ist, wer unfähig zum Leben in der Gemeinschaft ist und wer sich den normativen Mindestanforderungen und Verhaltensmustern einer Gesellschaft nicht anpassen will. Und hier haben wir dieses Leitkulturthema. Aber kann oder will. Wie bitte? Kann oder will, das ist auch nicht. Kann oder will, wo diese Unterstellung dabei ist, also wo es doch sehr davon abhängt, das habt ihr ja vorhin gesagt, wer spricht über wen, wer ist oben und wer ist unten im Diskurs. Ne? Ja, das hatten wir schon. Es geht also, um zum Schluss zu kommen, um diese Diskussion um Ethnien, um Nation, Heimat, Mobilitäten. Das hat sich für heute verändert. Aber wir sehen den Metadiskurs, der sich aufspannt gegen die Flüchtlinge. Und das ist ein großes Versäumnis in unserer gesellschaftlichen Diskussion, was unbedingt aufgeholt und auch thematisiert werden muss. Also gerade auch jetzt mit der Bürgergelddiskussion. Es geht um Lebensweisen, es geht um Geschlechterverhältnisse, es geht um das Verhältnis von Arbeit und Freizeit. Meine Kollegin aus Hamburg, Yvonne Robel, hat gerade eine Habilitation zum Müßiggang rausgebracht. Ich bin mal sehr gespannt, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich finde es gut, dass das endlich mal thematisiert wird, denn wir wissen ja, es gibt auch ein Recht zur Freiheit. Das Beispiel der Familie Strauß und Hoff. Es gibt hier im Mai diesen Jahres wurde in Chemnitz ein Stolperstein eingeweiht. Da ging es um einen Musiker, der hieß Hugo Hoff. Dessen Sohn heißt Friedemann, der war auch im Konzentrationslager als Sinto. Und ich hatte den Eindruck, dass die beiden Familien miteinander verwandt sind. Also ich bin bei der Recherche drauf gestoßen. Es gibt hier in Chemnitz auch einen Historiker, der dazu geforscht hat, aber das reicht natürlich nicht aus. Falls jemand hier in Chemnitz ist und Lust hat, da ein bisschen tiefer zu gehen, vielleicht können wir uns da zusammentun. Ja, also zusammenfassend. Die Typisierung als asozial reagiert nicht auf konkretes Verhalten. Sie thematisiert nicht persönliche Versäumnisse, sondern sie lenkt ab von den tatsächlichen Problemen. Wenn man sich das Ganze in der Langzeitperspektive anguckt, sieht man, dass Asozialität als Begriff nicht klar ist, ein Begriff zweiter Ordnung ist, und immer wieder dazu verwendet wird, um Personen, die nicht dazugehören sollen, auszugrenzen. Da ist die Frage, was ist eigentlich Integration? Und damit sind wir beim verordneten Antifaschismus. Es geht immer um Gewalt und um Nichtgewalt, um Freiheit oder Nichtfreiheit. Und damit möchte ich für heute schließen. Also falls ihr jetzt Lust habt, noch ein bisschen mehr nachzulesen, ich habe hier meine Webseite mit aufgeschrieben. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, da ist das dann automatisch mit dabei. kat.lenski@gmx.de. Und ja, ich finde es richtig toll, vor so einem interessierten Publikum oder mit so einem interessierten Publikum zu arbeiten. Vielen Dank für eure Mitarbeit.